Kundgabe 1815. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.02.1941. Bestrebungen des Gegners, alles Mystische als Irrtum hinzustellen. Es gibt Dinge, die der Mensch sich nicht zu erklären vermag und die er deshalb als unlösbares Problem von sich weist. Er ist nicht wissbegierig und grübelt daher auch nicht darüber nach. Und so werden ihm jene Dinge auch immer unerklärlich bleiben, da sein Wille die Lösung nicht anstrebt. Was nun nicht erklärlich erscheint, kann jedoch nicht als nicht seiend abgetan werden oder mit mangelhafter Beweisführung in das Gebiet des Betruges oder der Zauberei verworfen werden. Es gilt dies insbesondere für alle mystischen Erscheinungen, die mit bloßem Menschenverstand nicht zu enträtseln sind und ohne Bedenken daher abgetan werden, als bewusste Irreführung oder krankhafte Machination eines Menschen. Mystische Erscheinungen werden nur von Mystikern erklärt werden können, das heißt, nur der geistig strebende Mensch dringt in geistige Gebiete ein. Doch mit nur Verstandesdenken ausgestattete Menschen werden niemals den Schleier lüften können. Und sie suchen daher jeglichen Glauben an überirdische Dinge, an überirdisches Wirken, auch bei den Mitmenschen zu zerstören. Und dies nennen sie dann Aufklärung und breiten nun einen Schleier über das, was der Mensch als Wichtigstes erkennen sollte. Über das Wirken jenseitiger Geisteskräfte, die dadurch den Menschen den Beweis erbringen möchten, dass das Leben nach dem Tode auf Erden nicht beendet ist. O Welt voller Ungläubigen und Spötter! Wo euch ein sichtbares Zeichen geboten wird, dort suchet ihr, es zu entkräften, und ihr verwehret dadurch den jenseitigen Wesen den Zugang zu euch. Ihr wollt mit eurer Weisheit das Wirken dieser Kräfte zunichte machen. Es behagt euch mehr, geistiges Streben tiefdenkender Menschen lächerlich zu machen vor den Augen der Welt. Und ihr verriegelt euch gewissermaßen selbst den Eingang in jenes Reich, aus dem den Menschen Zeichen gesandt werden, auf das ihnen das Erkennen leicht werde. Und es kommt sichtlich das Wirken schlechter Kräfte an jenen Menschen zum Ausdruck, die alles Geistige, alles Überirdische leugnen mit vollster Überzeugung. Sie reden dem Widersacher das Wort, denn dieser ist es, der den Glauben an das Fortleben nach dem Tode, ein Leben in der Ewigkeit und eine Stunde der Verantwortung zerstören will. Und die Menschen gehen sogleich in dessen Willen ein und scheuen nicht davor zurück, bedenkenlos den Glauben hinzugeben, also nur zu bejahen, was ihnen greifbar oder sichtbar ist, alles übernatürlich Scheinende aber ableugnen. Wie hoch bewertet doch der Mensch seinen Verstand und wie wenig erreicht er damit, so nicht Gott selbst ihm beisteht und ihn in das Erkennen leitet. Doch wiederum ist der menschliche Verstand für die Menschheit maßgebend. Sie nimmt bedingungslos an, was durch diesen ihr unterbreitet wird. Sie gibt die gewonnenen geistigen Wahrheiten oft ohne Bedenken hin, weil es der Gegner Gottes versteht, durch überzeugtes Reden aufzutrumpfen, und so findet er überall willige Zuhörer. Denn die Welt will lieber hören, dass das Leben mit dem leiblichen Tode sein Ende hat. Und sie wird daher bereitwillig beistimmen, wenn Äußerungen aus der geistigen Welt als Fantasie, Betrug oder Irrtum bezeichnet und daher restlos verworfen werden. Amen.